Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Es ist der 8.1.2023. Ihr hört Radio A, die erste Sendung in diesem Jahr. Ist es nicht der 8.1., dann hört ihr eine Wiederholung. Und ihr hört uns auf 104,8 MHz, den freien Radio Karlsruhe, also der Querfunk. Genau, erstmal frohes neues Jahr, wenn man das noch sagen kann. Ja, wir beginnen dieses Jahr mit einem Demo-Bericht. Wir waren gestern live dabei bei der Nachttanz-Demo Beat the System. Genau dort habe ich euch die Redebeiträge aufgezeichnet. Von der Musik, also war ja eine Nachttanz-Demo, habe ich jetzt nicht so wirklich was aufgenommen, weil die Soundqualität dann auch dementsprechend schlecht gewesen wäre. Ja, und Drum and Bass seid ihr vielleicht auch nicht wirklich von uns gewöhnt. Ja, zur Demo vielleicht, trotz dass es im Vorfeld so ein bisschen Kritik an der Demo gab, Nachttanz-Demo, das ist ja nicht so wirklich ein Protest und da kann man die Inhalte nicht gleich nicht ernsthaft rüberbringen. Ja, fand ich unnötige Kritik. Im Endeffekt kamen die Inhalte ziemlich gut rüber und ich glaube, so mit Tanzen und Musik sind die Leute auch motivierter, sich das anzuhören. Also ich fand schon, dass da Inhalte rüberkamen. Auch die Leute außenrum, glaube ich, fand es auch recht cool, so das Konzept. Gerade weil es dann halt auch ziemlich schnell dunkel wurde, sah das auch richtig gut aus. Und es waren auch meiner Einschätzung nach auf jeden Fall über 200 Leute da. An die 300 Leute. Natürlich sind Leute gekommen, Leute gegangen. Die Cops haben sich zurückgehalten, netterweise. Ist man ja auch nicht immer so gewohnt. Ja, das war, die ganze Geschichte war so ein bisschen eingebettet. Abends gab es nämlich dann auch noch ein fettes Konzert bzw. Party. Da wurde auch hauptsächlich elektronische Musik aufgelegt. Im P8 und im Café Noir gab es eine Kühlfahrt, gerade für die Leute, so warm war es dann auch nicht, man ist viel gelaufen, man war fertig vom Tanzen, war eigentlich so eine runde, coole Geschichte, genau, ja, so das so ein bisschen so zur Demo, ihr werdet jetzt gleich auch viel hören, worum es in der Demo ging, bei den Redebeiträgen, die waren sehr divers, die Themen. Was ich auch cool fand, es waren unterschiedliche Gruppen, also zum Beispiel Solidarische Perspektiven, die Kampagne, die DIY-Werkstatt, die hier auch in der Schauenburgstraße ist, wie es Kaffee und P8, genau DIL, Leute aus der Pfalz waren da, Heidelberg und so weiter. Dementsprechend auch eine gute, wilde Mischung inhaltlich. Genau. Was ja aktuell auch ein Thema ist, was auch immer wieder auf der Demo gestern angesprochen wurde. Es ist ja, wird ja jetzt gerade in Lützerath, wird es ja jetzt langsam ernst wegen der Räumung. Da werdet ihr an ein, zwei Punkten in den Redebeiträgen auch was dazu hören. Und wir schauen jetzt mal, wie wir in der Sendung Zeit haben. Wenn ich noch Zeit habe, werde ich da vielleicht auch noch ein paar Infos streuen, damit ihr vielleicht wisst, was ihr jetzt noch tun könnt. Genau. Und wenn dann noch Zeit ist, bekommt ihr auch noch ein bisschen Termine und wie immer viel Musik. damit geht es jetzt auch erstmal weiter. Und dann startet direkt die Demo mit der Auftaktkundgebung. Ja, ich hoffe, wir haben euch zu Jahresbeginn mal wieder eine interessante Sendung mit guter Musik produziert. Oder werde ich produzieren. Genau. Also bleibt dran. Und los geht's. Könnte auch sein, dass später ein Seil gespannt wird, um das Fahrzeug um einfach das abzusichern. Ansonsten ist der Bescheid recht wenig umfangreich und es gibt für die Teilnehmer keine weiteren Auflagen zu beachten. Ja, ganz viel Spaß. Ich gebe es weiter an die Moderation, dann wird es verschiedene Reden geben und dann starten wir für die Instandhaltung. Thank you. 02151028276. Und was auch noch wichtig ist, hier gibt es einen Ziehwagen, der blinkt. Und da gibt es Tee auch auf der ganzen Demo über. Also falls es euch zu kalt wird vom Tanzen, könnt ihr da auch Tee trinken. Genau. Und warum wir heute hier sind, heute tanzen wir auf der Straße, weil wir was System wegpassen wollen. Rassismus, Patriarchat und die Verteilung von Reichtum sind kein Zufall. Die einen sind nicht arm, weil andere mehr wissen oder mehr können, sondern die einen haben wenig, die anderen zu viel und dahinter steckt System. Konkret ist das System, in dem wir leben, geprägt von Nationalismus, Kapitalismus, Sexismus, Antisemitismus, Kolonialismus und allgemein viel zu viel Menschenfeindlichkeit. Es ist ein System, das Armut, Inflation, globale Ausbeutung, das Patriarchat, den Rassismus und die Klimakatastrophen nicht nur zulässt, sondern aktiv befördert. Ein System, das durch Grenzen, Ausbeutung und Privateigentum erst möglich macht, dass es weniger, sehr gut und viel, viel zu schlecht geht. Seitdem Grund und Boden eingezäunt wurden und nur noch wenige Menschen darüber verfügen, können viele Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht mehr ausreichend stillen. Die einen besitzen das Land, die anderen dürfen darauf arbeiten. Wenn sie Glück haben, können sie mit ihrem Lohn die Miete für die Wohnung bezahlen, die ihnen auch nicht gehört. Neben Übernachten und Essen wird in ihrem Zuhause die nächste Generation Arbeitender großgezogen, welche von Beginn an im System gestampft und in ihrer Freiheit beschränkt werden. Die Verhältnisse, in denen wir leben, sind aber nicht naturgegeben. Herrschaftsverhältnisse wie das zwischen Staat und BürgerInnen, Bossen und Arbeiten, Menschen und Natur machen unser Leben schlechter und zerstören die Welt, in der wir leben. Beschränkt und ausgepresst werden, warum sollen wir das akzeptieren? Werden wir nicht. Wir sagen Solidarität statt Konkurrenz, nieder mit der Exzellenz. Ziels vollkommen entgegensteht. Wie zuletzt auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gezeigt hat, dürfen aus den Tagebauen Hambach und Garzweiler II, um die globale Erwärmung auf maximal 1,7 Grad zu begrenzen, ab Januar 2020 nur noch maximal 280 Millionen Tonnen CO2 gefördert werden, was einen Abriss weiterer Dörfer nicht erforderlich macht. Deshalb fordern die Aktivistinnen in Lützelrath, dass die politisch Verantwortlichen dafür sorgen, dass alle Dörfer bleiben. Ja. Das ist kein Gegenrassismus. Ich bin gegen Rassismus. Doch Dauerdiskriminierung im Leben ergibt Frust, wird ein bewegender Rhythmus. Hör, sie wollen nicht, dass es sich so vermischt. Am besten jede Rasse ist unter sich. Ich besinne mich unserer Pflicht. Geb dir Geschichtsunterricht. Ägypten ist kein mit, das heißt schwarzes Land. Doch Hollywood meint, dass es weiß war, das Land. Als ob sie nicht wissen, was war. Der echte Name von Osiris ist Assa. Frag mal den Papst im Vatikan, das Symbol vom Obelisk ist von da. Das meiste der Heiligen Schrift ist von da. Guck, ich tritt nicht, ich geh mit dem Licht, ich komm klar. Ich will nur die Wurzeln heben, sie wollen nur Ressourcen stehlen. Die sind Diebe, seit sie Kaiser waren. Sie bedienen sich einfach weiter dran. Lebe hier, wenigstens leben wir. Deutscher Pass und trotzdem kein German. Respect my people, God bless my people, Orga, sprech kein Ibo, trotzdem Niger, Mann. Sehne real, nee, nehmen wir. Genozide, später stehen wir. Ein Wilder, ein Hottentott gebildet, passt nicht ins Bild eines Robert Knox. Sag den Brüdern und Schwestern Bescheid, mach den Ballsaal im Hilton zum Cotton-Klopf. Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wir kamen von Königin zu Söhnen von Geflüchteten. Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht ihnen fremd. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekämpft. Was weißt du schon? Was weißt du schon? Mama Afrika, der Uterus, von der Schwangerschaft bis nach der Mutterbrust. Zoologen schrieben Bonobos, doch die Chromosome blieben homolog. Schenk mir Pien, nennen sie Joshua Singh, sag ihm Solomonus, hier ein Mohrensohn. In Namibia, in Tansania, Kamerun und Togo, so mit ihrem Monopole. Transatlantik, Handel, deportierte schwarze Panther, Mamas Antlitz haben sie deformiert. Aber so war's damals schon. Amazon und schwarze Pharaon, war Nationen Kemet, wo Ägypten ist. Obelisten, Kronbesitzungen, so verlogen sie da oben in den Logen sitzen. Glaub mir, Homie, yo, sie wissen. Sie geben mir die Wahrheit, gehen in Diana allein. Schreiben die Geschichte neu für meine Leute, ich hoffe, gehen in Diana allein. Ich danke Gott für jede dieser Mahlzeiten. Sehen und viele Neger neben mir. Ich danke Gott für Seelen, Frieden und Dasein. Viele gehen und ziehen, später stehen wir. Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wir haben Söhne zu Söhnen von Geflüchteten. Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht ihnen fremd. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekämpft. Was weißt du schon? Was weißt du schon? Als sie zur Schule gingen, unterhielten sie sich oft über Sklavenbesitz. Jeder sollte einen Schwarzen besitzen, sie nahm jemand, ich für sie war es nur ein Witz. Und während ich darunter litt und mich gleichzeitig fragte, was darin so witzig war, wie ich es dem Grauen der Trauer ein Trauma geschrieben zu sehen, was ich in der Geschichte sah. Die Zivilisierten der Erde im Wettbewerb, um sich im Platz zu erkämpfen. Im Jagen, Misshandeln, Berauben, Ermorden, Verachten und Schlachten von Menschen. Sie zeigten einander, wie progressiv kultiviert und was für bessere Menschen sie waren. Indem sie den anderen das Menschen absprachen, sich selbst damit eigentlich die Menschlichkeit nahmen. Der Völkermord an den Herero und Nama. Gestohlene Schädel in deutschen Museen. Die Forschung an unserer niederen Rasse. Die Brille, durch die sie uns heute noch sehen. Im Kongo Millionen von Toten entstanden. entstanden durch Grausamkeit für den Profit. Produzieren Waren statt sich zu ernähren, und wenn sie sich wehren, dann führt es zu Krieg. Viele drucken aus unserem Blut die Geld, sind heute strukturell gestellt. Du nahmst sie doch, glaub nicht, dass du behältst. Ich arbeite nicht mehr für dich, mach du es selbst. Sie sagen mir, das ist Vergangenheit, so als wäre alles gelöst durch den Gang der Zeit. Doch es gibt viele, die sind es schon lange leid, sind im Maschinenzeitalter die Handarbeit. Die Gegenwart begegnet dem, was war, doch viele kommen mit der Realität nicht klar. Schieb die Probleme weg, irgendwann stehen sie da größer und näher, als sie es jemals waren. Sie reden von Rechnung, Würde für Menschen, doch meinten eigentlich nur, wenn du weißt bist. Sie wussten nicht oder tun ignorant, aber sie wissen Bescheid. Bescheid. Wie sollen sie uns verstehen, wenn sie nicht die Geschichte kennen? Wir kamen von Königin zu Söhne von Geflüchteten. Sie sehen mich an, als wäre mein Gesicht ihnen fremd. Dafür haben meine Vorfahren nicht gekannt. Was weißt du schon? Jetzt gibt's noch eine Rede von der IL aus Karlsruhe. Bevor ich anfange, auch Grüße an alle aktivistischen Sitzerats. Die zwei Genossinnen von der IL, die ein Kabinett halten wollten, sind zurzeit im Sitzerat, deswegen bin ich kurzfristig eingesprungen. Das ist eine Rede von IL, Aktionsleiter der Nationalismus. Ich fange an mit einem Zitat aus einem Lied. Den Boden steigt der Weiße hinzu, den gibt es doch nicht. Genossin, auch du hast sie nicht gefunden. Wir sollten dir etwas sagen zu interventionistischer Einmischung. Dazu in der kurzen Zeit nur ein paar Überlegungen. Im Windschatten des Ukraine-Krieges werden zurzeit eine Vielfalt von Maßnahmen durchgepeitscht, immer mit der Begründung, hilft gegen Krieg. Bei genauerer Betrachtung stellt sich aber heraus, dass ein Großteil der Maßnahmen Energieversorgung entwickeln und propagieren, die insbesondere auch die derzeitigen Modelle auf den Prüfstand stellt. Ausgangspunkt muss dabei das Prinzip so wenig wie möglich und so viel wie nötig sein, unter Berücksichtigung der Interessen der Menschen im globalen Süden. Daher dürfen insbesondere die Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel auch Energiemobilität, nicht profitorientiert nach dem Prinzip der kapitalistischen Profitmaximierung organisiert werden, sondern müssen vergesellschaftet, entprivatisiert und gemeinnützig werden. Das heißt zum Beispiel auch die derzeitige Mobilität zu hinterfragen. Ist es denn sinnvoll, wenn aus betriebswirtschaftlichen Gründen nach dem Just-in-Time-Prinzip die Lagerhaltung auf die Straße verlegt oder Güter ohne Lohn weltweit transportiert werden, was dazu noch, wie derzeit bei Medikamenten, für lebensbedrohliche Engpässe führt? Mit Sicherheit nicht. So könnte unsinnige Mobilität unter anderem durch Einbeziehung der realen gesellschaftlichen ökologischen Kosten zeitnah stark reduziert werden und als reale Alternative zum Autoverkehr flächendeckend Nulltarif im Nahverkehr bei gleichzeitigem Ausbau auch auf dem Lande unter Berücksichtigung von mobilitätseingeschränkten Menschen eingeführt werden, wie es zum Beispiel auch schon in der Großstadt Tallinn der Fall ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Dazu könnten Gelder aus unsinnigen Großprojekten wie Berliner Flughafen, Stuttgart 21 oder der U-Straße verwendet werden. Als positiver Nebeneffekt sitzt dort nunmehr auch niemand mehr im Gefängnis, weil er die Strafe für Fahren und Fahrschein nicht bezahlt hat. In Deutschland sind es skandalöserweise mehr als 10.000, die bisher nicht freigelassen werden. Statt den Braunkohleabbau in unserer Stadt weiter zu betreiben, wäre es möglich, Solarenergie, Erdwärme und Windenergie zügig dezentral auszubauen, unter Beteiligung der Bevölkerung. In Karlsruhe zum Beispiel könnten wir innerhalb weniger Monate die Gesamtflachfläche des KIT und niederständischer Gebäude für Solarenergie umrüsten. Das wäre eine Alternative zu den Kohlekraftwerken an den Kassiden, an der A8 am Rheinhafen. Die könnten sofort ausgeschaltet werden. Aber wir müssen dafür mit den nötigen Druck auf der Straße sorgen, dass das auch passiert. Mit den Folgen des Krieges ausgeschütteten 100 Milliarden Euro kann der Ausbau von erneuerbaren Energien überall und auch in Bayern sofort gefördert. Anstatt teures und unerwähnliches Flächengas aus den USA oder Saudi-Arabien oder Katar einzukaufen, mit dem im Übrigen auch schon der schmutzige, schon Jahre dauernde Krieg im Jemen finanziert wird. Solche Projekte der Rüstung hier hätten eine breite Zustimmung der Bevölkerung, die wir benötigen, damit sich viele unseren Aktionen anschließen und wären auch der beste Schutz gegen Repression. Und apropos Repression, klar muss sein, wir lassen nach Aktionen niemand allein. Wenn wir eine breite Anschlussfähigkeit zu unseren Aktionen wollen, sollten wir auch das Prinzip beherzigen, wir sagen, was wir machen und wir machen, was wir sagen. Das heißt aber auch im solidarischen Umgang mit den Aktivistinnen, dass wir einen Konsens brauchen, dass niemand in Aktionen hineingezogen wird, die er oder sie nicht tragen kann und nicht tragen will. Und das heißt natürlich auch, dass wir in unseren Aktionen auch immer Empathie für die Menschen beweisen und diese nicht nur einfach dem Ziel strategisch untergeordnete Schachfiguren sind. Bei allen Aktionen sollten wir nicht vergessen, die berühmten W-Fragen zu stellen. Was fordern wir? Was ist das Ziel? Wie wollen wir es erreichen? Mit welchen Mitteln? Wen wollen wir ansprechen? Und so weiter. Außerdem ist es unabdingbar, frauenspezifische Aspekte und Anliegen von Minderheiten zum Beispiel im globalen Süden mit einzubeziehen. Ein zentraler Schwerpunkt aller Aktionen muss immer die Forderung nach gleichen Rechten für alle Menschen sein. Das heißt unter anderem, globale Bewegungsfreiheit für alle und die Durchsetzung des Prinzips, kein Mensch ist illegal. Alle, die hier sind, gehören hierher und brauchen gleiche Teilhaberechte. In diesem kurzen Zeit wird nur eine Minute angerissen werden. In diesem Sinn, auf zu einem heißen Frühjahr, nachdem schon der heiße Herbst ausgefallen ist. Und zum Schluss ein Zitat aus dem Lied der Schmetterlinge. Das letzte Lied müsst ihr euch selber singen, denn außer euch ist niemand da, dem sowas könnte gelingen. Leute aus Karlsruhe. So, genau. So, also, wir sind ein paar Leute aus Karlsruhe, die sich unter dem Namen Solidarische Perspektiven seit diesem Sommer treffen, um zum Thema Solidarität Veranstaltungen und Aktionen zu planen, Texte zu schreiben, Links unter unserer Internetseite zu sammeln. Wir haben uns gefunden, weil wir den öffentlichen Raum und die Antworten auf derzeitige multiple Krisen nicht rechten und verschwörungsideologischen Gruppen überlassen wollen. Wir haben uns auch deswegen zusammengefunden, weil wir uns ohnmächtig fühlen, weil wir Sorgen haben, weil wir alles, wie wir alles bezahlen sollen, wie es weitergehen soll mit der Welt, die systematisch kaputt gemacht wird in allen Bereichen. Wie können wir eine Welt schaffen, in der Leben geachtet und nicht vernichtet wird? Wir wollen das Bestehende kritisieren, darüber aufklären und erklären, was überhaupt passiert. So haben wir uns mit der Frage beschäftigt, warum die Preise überall steigen, die Löhne aber nicht. Wer sind die GewinnerInnen und wer die VerliererInnen innerhalb der Gesellschaft? Und wer bestimmt, wie es weitergehen kann? Wir denken, es sind Strukturen und Systeme, die den Menschen das Leben schwer machen. Keine verschworenen Eliten. Und wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir niemanden fragen, ob er oder sie es für uns tut. Ob Energiewende, solidarische Wohnformen, Arbeitsverhältnisse. Wir können es selbst tun. Deshalb wollen wir Menschen zusammenbringen, weil man diese Krisen nur zusammen durchsteht. Lasst uns zusammen die Dinge anders machen als bisher. Lasst uns gemeinsam üben, welches Verhalten und Denken in einer Welt nötig ist, in der das gute Leben für alle das Ziel ist. Solidarität statt Konkurrenz. Beitrag. Bin ich gut zu hören? Ja, oder? Ja, okay. So? Ja. So, gut? Ja. Ja, ich spreche heute hier, weil ich wütend bin, weil behinderte Menschen in den aktuellen Krisen kaum mitgedacht werden. Weil wir zwar über Krisen, aber nicht über Ableismus sprechen. Weil ich, wenn ich Ableismus sage, erst einmal erklären muss, was Ableismus überhaupt ist. Ableismus ist ein System, das Menschen aufgrund von Fähigkeit diskriminiert. Ableismus ist, wenn Nichtbehinderte mir als behinderten Menschen erklären wollen, was ich leisten kann und was nicht. Ableismus ist aber auch, wenn der Staat behinderte Menschen als finanzielle Belastung sieht, weil viele von uns auf Unterstützungs- und Sozialleistungen angewiesen sind. Ein perfides Beispiel. Behinderte Menschen in Werkstätten verdienen sehr wenig Geld. Warum? Weil es Gesetze gibt, die den Mindestlohn in Werkstätten verhindern. Man sollte meinen, dass diese Ausbeutung die etablierten Gewerkschaften auf den Plan ruft. Aber nein, denn die gleichen Gesetze, die den Mindestlohn verhindern, verhindern auch jede gewerkschaftliche Organisierung. Erst ausgebeutet, dann alleingelassen. Ohne Recht auf Arbeitskampf. Das ist die bittere Realität von mehr als 300.000 behinderten ArbeiterInnen in Werkstätten bundesweit. Wir haben doch den Mindestlohn erkämpft. Soll der etwa nicht für alle gelten? Ich bin der Meinung, es ist selbstverständlich, dass der Mindestlohn für alle Menschen gilt. Aber ich weiß, es gibt bestimmte Unternehmen, die lieber von der billigen Arbeitskraft profitieren, lieber als behinderte Menschen in fair bezahlte Arbeitsplätze zu inkludieren, insofern wir bei Lohnarbeit überhaupt von Fairness noch sprechen können. Und ich weiß auch, der Kapitalismus ist ein ableistisches System, das uns allen schadet und ganz besonders behinderte Menschen abwertet, ausbeutet, verachtet und unglücklich macht. Ableismus ist für mich und viele weitere behinderte Menschen eine dauerhafte Krise. Ein Leben lang, solange Kapitalismus und Ableismus dominant sind. Und deswegen bedeutet der Kampf für Inklusion, dass wir uns gegen die Abwertung unserer Fähigkeiten und gegen die Ausbeutung unserer Kräfte wehren. Der Kampf für Inklusion ist kapitalismuskritisch. Der Kampf für Inklusion bedeutet auch, dass wir uns für eine Welt einsetzen, in der alle Menschen unterschiedlich und gleich viel wert sind. Der Kampf für Inklusion ist antifaschistisch. Und Grüße gehen auch raus nach Lützerath Viele von unserer Community können zwar nicht vor Ort sein, aufgrund von Barrieren oder Repressionen, aber wir kämpfen solidarisch an eurer Seite, denn der Kampf für Inklusion ist auch ein Kampf für Klimagerechtigkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass Inklusion in den aktuellen Krisen unter den Tisch fällt. Das kapitalistische und ableistische System schadet uns allen und verachtet ganz besonders behinderte Menschen. Ich und viele weitere behinderte Menschen sind nicht mehr bereit, uns von diesem System verachten zu lassen oder uns selbst zu verachten. Um als behinderter Mensch in einem ableistischen System zu überleben, haben wir zwei Möglichkeiten: Selbsthass oder Emanzipation. Dankeschön. So, jetzt kommt noch eine Rede von der offenen Werkstatt aus Karlsruhe. Sprechen da zwei Personen und dann geht's wieder weiter. Hi, wir sind von der offenen Werkstatt Karlsruhe, auch DIY oder Do-It-Yourself-Werkstatt genannt. Wie der Name schon sagt, es ist ein offener Ort für alle. Ihr findet uns in der Kulturdose, die meisten kennen es eher unter P8 oder waren schon mal im Café Noir. Und da ist unsere Werkstatt direkt neben den Retro Games. Was ihr bei uns machen könnt, wir haben eine Holzwerkstatt, eine Metallwerkstatt, ihr könnt euer Fahrrad reparieren, wir haben mehrere Nähmaschinen, ihr könnt malen und gerade bauen wir noch auf, dass wir auch eine Tonwerkstatt haben und man kann mit Elektro arbeiten. Also wirklich sehr viele Möglichkeiten, selber anzufangen, rumzuwerkeln, aber auch sein Wissen zu teilen. Also unsere Devise ist auch, wir helfen uns gegenseitig, wir bringen unser Wissen ein und teilen die Werkzeuge und was wir so mitbringen. Wir haben regelmäßig Workshops und da könnt ihr euch zum Beispiel über Telegram, Instagram oder über unsere Website informieren, wann Sachen stattfinden. Mohamed Sadek, ja. Okay, krass. Weltweit gibt es immer mehr Initiativen, so wie wir die offene Werkstatt, die sich jenseits von Staat und Markt organisieren und sich Problemen des Alltags oder der Gesellschaft, der ökologischen Krise und so weiter widmen. In der Regel sind diese Vereinigungen basisdemokratisch und nicht hierarchisch organisiert. Das heißt, es gibt keinen Chef und jeder Mensch kann mitmachen und sich einbringen. Dazu können zum Beispiel auch Food Co-ops, Repair Cafés, solidarische Werkschaft, solidarische Landwirtschaft, aber auch zum Beispiel das Café Noir oder das P8. Solche Initiativen werden oft als Commons oder Alimente oder als Gemeingüter bezeichnet und wir sehen uns eben in dieser Tradition und wollen damit zu einer solidarischen Alternative zur Profitlogik des Marktes beitragen. Dabei teilen wir in der Werkstatt nicht nur Werkzeuge und den Raum und tun den zusammen verwalten. Es geht uns auch darum, wie wir das machen. Das heißt, es sollen auch alle Menschen die Möglichkeit haben, dort was zu machen, auch in Bereichen, wo sie vielleicht nicht sozialisiert wurden. Und das ist auch ein entscheidender Punkt für uns. Außerdem sehen wir das so ein bisschen als eine Utopie im Kleinen, wo wir schon ein bisschen so erproben können, wie eine andere Welt aussehen kann. Und wir laden euch da ein, auch mitzumachen. Die Veränderung, die es für so eine ökologische und solidarische Lebensweise braucht, kann eben nicht durch die Regierung, durch den Staat oder durch den Markt erzeugt werden, sondern die müssen wir zusammen aufbauen. Und da ist auch cool, wenn alle halt mitmachen in diesem gemeinschaftlichen Prozess. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf. Ja, macht mit. Allein sind wir machtlos, aber in organisierten Gruppen stark und kreativ. Genau, wenn ihr mehr über das Projekt wissen wollt, sprecht uns gerne direkt an. Wir haben ganz viele Flyer dabei, da sind die Öffnungszeiten. Und genau, folgt uns und unterstützt uns, macht mit und werdet kreativ. Vielen, vielen Dank. Danke für die Alternativen, die man schaffen kann. In Richtung ZKL, die jetzt noch nicht hinter den Wagen getanzt haben. Es gibt so viele Dinge, über die man eigentlich sprechen müsste in diesen Tagen. Zum Beispiel über die tägliche Gewalt gegen Flüchtlinge. Seit Jahresbeginn verging in Deutschland praktisch kein einziger Tag ohne einen Anschlag auf ein Flüchtlingsheim. Und es es grenzt an ein Wunder, dass es bisher noch keine Toten gab. Und öffentlich gesprochen wird darüber so gut wie gar nicht. Glauben Sie nicht? Schauen Sie nicht. Spielen wir hat Angst vom schwarzen Mann. Und alle rennen weg, weil man schon ziemlich pflegt Deutsch sein kann. Dieses Land gleich einer Kanalisation. Wer so lange in der Scheiße schwimmt, hat sich dran gewöhnt. Nicht nur unten ist es dreckig, auch privat läuft's bei dir über. Bei faschistischem Gedankengut schauen wir kurz drüber. Denn wir sind die Klempner, Diagnose hat verstopft. Egotronic, alles Scheiße. Der Scheiß wird jetzt rausgebockt. Racial Profiling ist mit kategorisiert. Der Mensch auf deutscher Weise wird der Farbe sortiert. Doch benennen wir es beim Namen, was passiert ist. Rassismus, sagt der Deutsche lediglich. Das ist die Antwort auf Sexismus. Wenn die Antwort auf so Scheiße in sich selbst komplette Scheiße ist, dann kümmere ich mich drum, dass der Rassist auf deine Scheiße frisst. Scheiße bleibt Scheiße, ich hab's schon mal gesagt. Gestorben 2017 auf dem deutschen Grab. Deutschland ist nicht irgendeine Phrase. Nie wieder Deutschland, ich meine es wie ich sage. Deutschland kaputt. Wir boxen Deutschland zu Schutz. Deutschland ist, wenn Faschokopf gefeiert werden. Deutschland ist, wenn wieder Flüchtlinge sterben. Deutschland ist, wenn man Lallas nicht erkennt. Und wenn man den Rassismus nicht als solchen benennt. Deutschland ist, wenn Faschokopf gefeiert werden. Deutschland ist, wenn wieder Flüchtlinge sterben. Deutschland ist, wenn man Lallas nicht erkennt. Und wenn man den Rassismus nicht als solchen benennt. Den Redebeitrag von der Antifa Weinstraße aus der Pfalz. Ein paar flattert die Fanpost mit irgendeiner in den Haaren herbeigezogenen Anzeige wie Vermummung in der Corona-Hochphase herein. Du bist abends oder nachts unterwegs zu deinen Freundinnen oder alleine. Zack, wird angehalten, kontrolliert, gesucht. Während es schneit, müsst ihr eure Schuhe und Jacken ausziehen und später werden euch die 10 Aufkleber, die ihr dabei hattet, in Rechnung gestellt. Gebühren für die Verwahrung und sichergestellten Gegenständen und deren Vernichtung. Pass mal auf. Du machst mit deinen Genossinnen eine völlig legale Kleideraktion, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen. Zack, werden eure Handys beschlagnahmt und unrechtmäßig die gesamten Chatverläufe, Fotos, E-Mails und alles, was sonst auf einem Smartphone einer jungen Person zu finden ist, durchgesichtet. Zusätzlich natürlich zur absurden Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ach ja, diese Sachbeschädigung mit abwaschbarer Kreide. Wir könnten ewig so weitermachen und euch Beispiele aus unserem aktivistischen Alltag zum Polizeiproblem aufzählen. Die Liste ist lang. Wie bei den meisten von euch ja sicher auch. Staatliche Repression begleitet uns im Alltag. Repression hat den Zweck, uns Angst einzujagen, uns klein zu kriegen, uns paranoid zu machen, uns zum Aufgeben zu zwingen, uns wegzusperren, stillzuhalten, maßgeblich in unser aller Leben anzugreifen, es zu dominieren und zu guter Letzt unsere Gedanken zum Stillstand zu bringen. Darum ist es wichtig, das System der polizeilichen und juristischen Arbeit zu kennen, damit Mensch sich nicht einer fremden Macht ausgesetzt fühlt, wenn Mensch sich gegen die herrschenden Verhältnisse auflehnt. Darum ist Zusammenhalt und Solidarität sowie eine Auseinandersetzung mit dem, was uns allen an Repression passieren kann, ein wichtiger Teil unserer Widerstandshandlung. Repression ist nicht nur gegen den einen persönlich gerichtet, sondern gegen das gesamte politische Handeln unserer Szene und Bewegung. Deshalb sollte ein Umgang mit Repression nicht Sache Einzelner, sondern aller sein. Lasst euch nicht runterkriegen, passt aufeinander auf. Ich möchte nochmal auf eine konkrete Situation von Repression. erlebt haben. Diese Gesamtsituation war scheiße und wirklich belastend. Aber persönlich kann ich sagen, nicht alles daran war schlecht. Bei dem ganzen Mist war eine Sache richtig gut. Das Gefühl und die Tatsache, dass es nicht mein privates Problem ist, sondern dass es ein Problem der Gruppe ist. Ich bin nicht alleine. Ich bin sehr dankbar für die Menschen, die uns geholfen haben, die Ahnung hatten und mit uns Klarheit gewonnen haben. Sie haben uns beraten zu rechtlichen Unsicherheiten und bei den nächsten Handlungsschritten unserer Seite geholfen. Doch als ich wieder allein zu Hause war, habe ich mich einsam gefühlt und war komplett überfordert mit der Situation. Was soll ich tun? Was soll ich lieber ganz lassen? Was schadet mir nur? Das lag daran, dass unsere Handys bei der Polizei lagen. Sie haben uns die Handys für über eine Woche weggenommen. Unser direkter, schneller Kontakt war damit unterbrochen und nicht mehr möglich. Ich habe mich von der Welt abgeschnitten gefühlt. Aber wir haben eben das Beste daraus gemacht und uns daraufhin eben viel persönlich gesehen. Was auch als emotionale Stütze total wichtig war. Ich bin froh, mich schon mit Depressionen und der ganzen Thematik beschäftigt zu haben. Dass mir erklärt wurde, wie ich mich der Polizei gegenüber verhalten kann, was die Auswirkungen sind. Ich wusste, was passiert. Es war auch nicht das erste Mal. Ich habe mich in der Kontrolle so verhalten können, dass ich im Nachhinein zufrieden damit bin. Anderen ging es leider anders. Sie haben sich von den Drohungen, Unwahrheiten und Ansagen der Polizei einschüchtern lassen. Sie ärgern sich, wie sie gehandelt haben in der Kontrolle. Es ist wichtig zu lernen, was Mensch darf und wo rechtliche Grenzen sind. Mir gibt das Sicherheit, auch wenn ich im ganzen Prozess immer wieder von der Polizei enttäuscht wurde. Mein Vertrauen haben sie endgültig verloren. Doch die ganze Solidarität, die von so vielen Menschen gezeigt wurde, ist toll. Vor allem viele ältere Menschen waren klar auf unserer Seite und haben das Handeln der Polizei verurteilt. Auch haben wir viel Presse bekommen. Es gab Artikel in der Rheinpfalz auf der Titelseite mit Zitaten aus unserer Pressemeldung. Wir haben also erreicht, dass neben positiven Leserbriefen auch Inhalte von uns in der Zeitung standen. Es ging in der ganzen Aktion um den Erhalt des Dorfes Lützerath. Durch die ganze Aktion und die Folgen habe ich nochmal gelernt, wie wichtig eine gute Bezugsgruppe ist und in was für einer tollen Situation ich mich befinde, mit FreundInnen in Aktion gehen zu können. Unsere Solidarität gegen Ihre Repression. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den sehr persönlichen Eindruck des Aktivismus in überall wahrscheinlich. Gleich haben wir noch zwei Reden. Eine Rede, die wird auf Englisch stattfinden. Es wäre vielleicht cool, wenn ihr jemanden findet, der neben euch ist und Englisch gut versteht, falls ihr es nicht könnt. Wir werden versuchen, das so gut wie möglich auf den Inhalt rüberzubringen, aber es ist nicht immer so hundertprozentig gegeben. Falls ihr euch gerade haben, kommt dann vielleicht jemand neben euch, der das besser versteht und auch das Englische bei euch nicht besitzen soll. Ja, bevor ihr die Rede hören von einem ganz lieben Menschen, der heute angereist ist oder nicht heute angereist ist, vor ein paar Tagen, um euch ein bisschen was zu erzählen über Passrechte, was es bedeutet, einen Pass zu besitzen und was es bedeutet, welchen Pass zu besitzen, was Privilegien sind und was es bedeutet, nicht die gleichen Möglichkeiten zu haben mit Leuten, die in Mitteleuropa zufällig geboren wurden, in den Ländern mit den Pässen, wo man einfach überall hinreisen kann. Zuvor gibt es aber noch ein kleines Grußwort oder eine kleine Info von jemandem, der ursprünglich hier auch eine Rede halten wollte, und zwar auch über dieses Thema, von einem Menschen, der als syrischer Palästinenser überhaupt keine Staatsangehörigkeit hat, dessen Pass, also er von sich selber sagt, sogar um aufs Klo zu gehen, muss er ein Visa beantragen. Er hat überhaupt keine Bewegungsfreiheit erlebt und da er sich gerade im Einbürgerungsverfahren befindet, hat er sich dagegen entschieden, hier zu sprechen, da einzelne Gruppen auf dieser Demonstration vom sogenannten Verfassungsschutz beobachtet werden. Die Verbindung kann dazu führen, dass diese Person das Einbürgerungsverfahren nicht besteht und keinen Pass erhalten wird. Das ist eine tiefgehende Entscheidung, der ging ein langfristiger, längerer Diskussionsprozess voraus. Trotzdem hat dieser Mensch uns ein paar Worte zukommen lassen, die ich hier verlesen will. Die privilegierten Wohlstandseuropäer genießen die bestmöglichen Freiheiten, die Reisefreiheit, auch Redefreiheit, wählen, wohnen und arbeiten, wohnen, wie sie wollen. Ich kann diese Rede nicht öffentlich halten, da ich aktuell in einem Verfahren stecke, wo es um meine Staatsbürgerschaft, meine erste Staatsbürgerschaft in meinem Leben geht. Ich darf vielleicht am Rande erwähnen, dass der Aufenthalt in Deutschland bereits 8 Jahre dauert. Ich habe die große Befürchtung, dass ich aufgrund der hier vorgetragenen Themen auf der Demo Probleme bekommen könnte bezüglich meines laufenden Verfahrens. Mir ist die Staatsbürgerschaft sehr wichtig, da erstens ich noch nie eine besessen habe und dies mir die oben genannten Dinge, also Reisefreiheit, Wahl des Arbeitsplatzes, Wahlen und Wohlstand ermöglicht. Ich denke an diesen Freund und an seine Worte und ich gehe weiter an einen weiteren sehr guten Freund, der extra um euch was zu erzählen und ja, um einfach Zeit hier zu verbringen, angereist ist und wir werden, wie gesagt, versuchen, die Rede, so gut es geht, zu übersetzen. No Nation, no Border, fight to another! No Nation, no Border, fight to another! Hey, wir haben Studium bei Herrn Deutschland, actually come from a foreign land, from a land actually considered a developing country, or maybe even a third world country today. So the purpose of this speech is to discuss about passport privilege. Basically, the prohibition of discrimination. The prohibition of discrimination is included in every international human rights treaty, and it is a part of national legislations. This right to be protected from discrimination entails that people must be treated equally, and that there's been numerous steps taken towards changing these discriminatory attitudes among people, and to encourage diversity rather than to suppress it. Now we see a very slow progress. However, we see many government institutions who are trying to take another attitude amongst people coming from different racial backgrounds and encouraging this idea of appreciating diversity rather than suppressing it. Most of the times, citizens from developed countries have a lot of freedom of movement that citizens of countries from the third world war do not have. While these citizens of developed countries can travel freely, it's not only that, they can also work and even live freely in these countries with no visa requirement just by asking in the migratory offices. However, this is a whole different scenario for the people who are coming from a country of a developing world or a third world. These people, they need to actually go from one office to another, and it's a long bureaucratic procedure and sometimes it's very costly and expensive. And for this reason, people are seeking even illegal ways to try to live for a better life. I'm actually going to keep this very short because these words sometimes come straight from the heart and not from the paper. People who wish to live a better life and also wish to migrate and also to integrate into the local communities, they are not being given a right for this because of the discriminatory policies that are being followed by the governments. I personally believe that there should be a universal citizenship and people should not be discriminated just because where they are being born or what passport they are given. So the last 2 cents to give is that you can keep these free borders but let the people travel and live freely. Yeah. Welcome here! Say it here! Say it here! Refugees, welcome here! Ja, eine kurze Übersetzung, Zusammenfassung. Das Diskriminierungsverbot ist in jedem internationalen Menschenrechtsabkommen enthalten und ist Teil der nationalen Gesetzgebung. Das Recht auf Schutz vor Diskriminierung bedeutet, dass Menschen gleich behandelt werden müssen und es wurden zahlreiche Schritte unternommen, um die diskriminierenden Einstellungen zwischen Menschen zu ändern und die Idee zu fördern, Vielfalt zu schätzen, anstatt sie zu unterdrücken. Auch wenn wir einen langsamen Fortschritt bei der Abschaffung der Diskriminierung einiger Merkmale des Menschen sehen, verändert der kollektive Beitrag staatlicher und nichtstaatlicher Akteure das diskriminierende Umfeld weltweit. Dennoch gibt es einen Aspekt, der von vielen ignoriert wird, einschließlich der Weltregierung, deren Verpflichtung es ist, Menschenrechtsverletzungen zu beseitigen und zu verhindern. Dieser Aspekt ist die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Passes, die wir als Passprivileg bezeichnen können. Meistens haben Bürger aus entwickelten Ländern mehr Bewegungsfreiheit als Bürger aus Entwicklungsländern. Während die Bürger der entwickelten Länder ohne Visumspflicht frei reisen können oder bei der Ankunft ein Visum erhalten, haben die Menschen mit schwächeren Pässen wie Syrien eine sehr begrenzte Anzahl von Ländern, die sie frei bereisen können. Aber selbst diese Freizügigkeit variiert zwischen den Ländern. EU-Bürger können auf ihren Reisen legal arbeiten und studieren, während beispielsweise syrische Staatsangehörige nicht in einem ihrer visumsfreien Länder arbeiten oder studieren können. Tatsächlich müssen sie, wenn sie ein Arbeitsvisum in anderen Ländern beantragen würden, langwierige, kostspielige und bürokratische Visa-Verfahren durchlaufen, die es ihnen wirklich schwer machen, es zu bekommen. Obwohl internationale Menschenrechtsdokumente und nationale Gesetze Einzelpersonen vor Diskriminierung schützen, werden viele Menschen auf minderwertige Weise behandelt. Diese ungerechte und unverhältnismäßige Situation, die Menschen aufgrund ihrer Nationalität diskriminieren, schafft ein Konzept des Andersseins und beraubt Menschen aufgrund politischer Gründe und bestehender Stereotypen ihrer Möglichkeiten. Die Diskriminierung von Drittstaatangehörigen in Europa, eingeschränktes Recht auf grenzüberschreitende Freizügigkeit und bürokratische, teure, diskriminierende Verfahren zur Erlangung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen ist ein dringendes Thema, das von rechtlichen Gremien wie EU, Europa, Rat und UN. Es kann schwierig sein, mögliche Lösungen zu erkunden. Trotzdem sollten wir alle kein Widerstand und Solidarität sein mit denjenigen, die betroffen sind, davon per Geburt, also durch Zufall, einen dieser schwächeren Pässe erhalten zu haben. Es ist unsere Aufgabe, gegen die Grenzen, die Menschen ausgrenzen, die sie an ihrer Bewegungsfreiheit hindern, zu kämpfen und uns aktiv denen in den Weg zu stellen, die die Mauern hochziehen wollen. Auf immer noch angeblich unklärbare Weise verbrannt ist. Wir können davon ausgehen, ich glaube, weitestgehend in dieser Fall als bewiesen, zumindest von allen, die selbst tätig ermittelt haben, während die Initiative Uri Jalou vor 3 Jahren zu Gast in Karlsruhe. Das war eine sehr eindrucksvolle und heftige emotionale Veranstaltung. Wir wollen daran erinnern und ich will da auch hinzufügen, dass im Polizeigewahrsam auch hier um Karlsruhe in Süddeutschland es einige Todesfälle dieses Jahr gegeben hat oder letztes Jahr vor allem gegeben hat. Es gab eine Erschießung eines jungen Menschen im Hof einer Jugendhilfeeinrichtung. Wenn die Sicherheitsbehörden, Psychiatrien, Polizeien dazu da sind, vor Selbst- und Fremdgefährdung zu schützen, dann ist der Tod eines Menschen im Polizeigewahrsam überhaupt das Schlimmste, was passieren kann. wieder weiter. Jetzt bin ich mal dran. Dauerkrise ist auch mal wieder in den reicheren Teilen der Welt nicht mehr zu ignorieren. Krieg, Armut, Klimawandel, Pandemie, um nur einige zu nennen. Also alles nicht mehr so sicher und gemütlich. Man könnte meinen, dass die Zeit gekommen sei, in dem linke emanzipatorische Strömungen erstarken müssten. Dass der Kampf gegen Staat, Kapital, Nation und Patriarchat jetzt erst richtig in Schwung kommt. Leider ist davon aktuell nichts zu sehen, eher im Gegenteil. Klar, die Menschen sind unzufrieden, manche auch wütend oder resigniert, doch scheinen die meisten sich nach alten Zeiten zu sehen oder an der Bewahrung des Bestehenden interessiert zu sein und brav zu versuchen, mit Reform etwas zu ändern. Das zählt leider auch für weite Teile der politischen Linken. Ja, das Ende der Menschheit kann sich heute eher vorgestellt werden als das Ende des Kapitalismus. Aber muss das so sein? Und was macht die radikale Linke? Was macht die Anarchistin? Also was machen wir? Wir scheinen mutlos, verstecken unsere Wut aus Angst vor der Mehrheit abgestoßen zu werden, scheinen keine Lösung zu haben. Außerdem sind wir wenige. Aber das ist Blödsinn. Radikale Antworten sind immer erstmal auf Widerstand gestoßen. Und wir haben Lösungen, auch wenn diese gerade nicht so im Gespräch sind. Wir haben flexible Theorien und Praktiken, die erfolgreich sind und waren. In fast jeder sozialen Bewegung oder selbstorganisierten Projekten sind sie zu finden. Ja, die soziale Revolution ist nicht in Sicht. Aber es ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Lasst uns wütend, mutig und unversöhnlich sein. Lasst uns weiter solidarisch an einer herrschaftsfreien Welt arbeiten. Lasst uns dem Bestehenden frech ins Gesicht lachen und auf seinen zukünftigen Trümmern tanzen. Beat the system. Noch kurz als Nachtrag. Unterstützt den aktuellen Kampf in Lützerath, wenn ihr könnt. Und natürlich, was so ein bisschen von der linken stiefmütterlich behandelt wird, die feministische Revolution im Iran. Frauen leben Freiheit. die Welt wird sich nicht ändern. Dabei weiß er ganz genau, was läuft. Doch er glaubt, er vergisst die ganze Scheiße, wenn er abends in der Kneipe hängen soll. Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht, zu Hause ist kaum noch Platz. Und leider rum bin ich auf den ganzen Tag auf Arbeit. Man kann sagen, ich bin so frei. Wir müssen hier raus. Das ist die Hölle. Wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind zwei von Millionen. Wir sind nicht allein. Und wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Ja, jetzt habe ich das Lied von dem letzten Beitrag nochmal so eingespielt. Die Qualität war wirklich bei der Aufnahme nicht so gut. Das liegt unter anderem daran, dass es da weiter lief, also weiter losgelaufen wurde und viel Geraschel und die Lautstärke hat sich verändert. Genau, und falls ihr euch wundert, ja, das Lied kam mir irgendwie bekannt vor. Ja, ZSK hat das Lied von Tonsteine Scherben gecovert. Genau. Und das Lied am Anfang kam euch wahrscheinlich auch bekannt vor. Und zwar war das die Interpretation von Hass. Menschenfresser auch von Tonsteine Scherben. Genau. Das wurde ja nur kurz angespielt. Und ich würde sagen, das reiche ich euch jetzt hiermit auch komplett nochmal nach. Menschenfresser sind auch Menschen, doch nicht immer Männer. Menschenfresser, Menschenfressen, Professoren und Penner. Menschenfresser, Menschen kennen Menschen gar nicht riechen. Menschenfresser, Menschen sehen Menschen gerne kriechen. Menschenfresser, Menschen haben auch ein Herz für Kinder. Menschenfresser, Menschen leben meistens viel gesünder. Menschenfresser, Menschen essen manchmal vegetarisch. Menschenfresser, Menschen sind nicht immer blond und haarig. Und wenn Menschenfresser weinen, tut ihnen alles schrecklich leid. Sie können's ja nicht ändern. Es ist halt ne harte Zeit. Menschenfresser, Menschen sind normal und mal verfleißig. Menschenfresser, Menschen gibt's nicht erst seit 33. Menschenfresser, Menschen sind doch ganz, ganz liebe Väter. Menschenfresser, Menschen sind meist Überzeugungsväter. Menschenfresser, Menschen Menschen fressen Menschen selten selber. Menschenfresser, Menschen haben ihre tausend Helfer. Menschenfresser, Menschen dürfen niemals ruhen. Menschenfresser, Menschen haben schrecklich viel zu tun. Und wenn Menschenfresser weinen, tut ihnen alles schrecklich leid. Doch sie können's ja nicht ändern. Es ist halt ne harte Zeit. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zur Demo. Ja, ich könnte da noch einiges erzählen. Leider bin ich so ein bisschen geblättet, noch wegen der Party, die danach war. Ich hoffe, dass ihr mir das entschuldigt. Deswegen vielleicht nur noch ganz kurz. Wir wollen ja dann auch noch zu dem Thema Lützerath. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Also kurz noch zur Demo. Also, die Leute haben sich auch sehr viel Mühe gegeben. Und zwar findet ihr auch auf dem Blog, also beatthesystem.blackblocks.org, findet ihr auch den Aufruf. Sie haben sich halt viel Mühe gegeben und den zum Beispiel noch auf Französisch und Arabisch und Russisch übersetzt. Es wurde sich Gedanken gemacht über Barrierefreiheit und es gab dort ein Angebot für Menschen, die auf irgendeine Art und Weise eine Behinderung haben oder bewegungseingeschränkt sind, gab es ein Angebot, diese zu betreuen. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch da noch ein bisschen reinfuchsen und reinlesen, wenn ihr wollt. Auch vielleicht für eigene Aktionen, wenn ihr welche geplant haben solltet oder planen wollt, also beatthesystem.blackblocks.org. Genau, dann kommen wir, wie versprochen, zum Thema Lützerath. ihr wisst ja, in Nordrhein-Westfalen, da dieses coole Abbaugebiet, das von RWE ausgebeutet wird und schon einige Dörfer platt gemacht wurden, deswegen sind die Leute dort enteignet. Genau, und das passiert jetzt auch, wo das soll passieren, mit dem Dorf Lützerath. Ja, die Politik hat es ja dann freigegeben, da ein mit RWE ein Kompromiss geschlossen wurde. Also sprich, auf der einen Seite wurde versprochen, auch von der Kohleindustrie, dass damit Schluss ist ab 2030 anstatt ab 2038. Und dafür wird das genehmigt, dass die Kohle unter Lützerath abgebaut werden darf. Dass ich nicht zu viel selber reden muss, habe ich dann ein bisschen recherchiert und habe bei freie-radios.net einen Beitrag gefunden, das im Radio Loramuck, also dem Freien Radio in München, gelaufen ist, das am 7.10.2022 produziert wurde von Fabian Eckstedt, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Also vielen Dank fürs Bereitstellen. Ja, ist schon 2 Monate alt, aber ich glaube, die Kritik, die da formuliert wird, von dem Rechtsanwalt Dr. Heinrich Kommens, ja, die Kritik hat sich ja nicht geändert. Genau, und das würde ich euch abspielen, bevor ich dann zu Infos komme, wie ihr die Menschen, die um Lützerath kämpfen, unterstützen könnt. Aus meiner Sicht ist es ein fauler Kompromiss. Natürlich steht die Regierung zurzeit in einem schrecklichen Dilemma, weil sie auf der einen Seite mit den Energieengpässen zu tun hat, auf der anderen Seite eben gleichzeitig versprochen hat und das eigentlich wahrscheinlich auch einhalten will, aber meint es nicht einhalten zu können, die Klimaproblematik, soweit es geht, einzudämmen und wirklich Schluss zu machen mit Kohle. Ich meine, dass es ein großer Fehler ist, RWE jetzt und die Braunkohle zu nutzen, um das auszugleichen, was an anderer Stelle fehlt, nämlich Gas. Zudem ist es ja gerade der Ursprung der Problematik, dass viel zu sehr vorab früher auf fossile Energien gesetzt wurde und nicht rechtzeitig begonnen wurde, in großem Umfang auf alternative Energien zu setzen. Also, aus meiner Sicht ist es kein guter Schritt, dass die Landesregierung und RWE jetzt diesen Kompromiss gefunden haben. Im Sinne, einen wirklichen Kompromiss sehe ich da nicht. Das ist eigentlich eher ein Sieg, ja, von RWE. RWE, das muss man natürlich dazu wissen, ist verbandelt mit ganz vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Was ich selber ganz interessant finde, es hat immer geheißen, wir starten eine neue Art der Politik. Die Hinterzimmerpolitik ist vorbei. Es wird transparent gemacht, wie zu Entscheidungen gekommen wird. Und dann wird so ein wichtiger oder ein guter Tag für den Klimaschutz gefeiert, direkt mit einem Vertreter von RWE auf dem Podium und niemand wusste was davor. Ist das die Art, wie Politik gemacht wird in NRW? Jedenfalls heißt Tradition in NRW und es hat sich nichts geändert, trotz aller anderslautenden Versprechungen. Also ist diese Hinterzimmerpolitik, dass ein Großkonzern mitbeteiligt wird an politischen Entscheidungen, recht üblich? Davon gehe ich aus, dass es sehr häufig ist. Und nochmal, dieser Großkonzern ist ja verbandelt, weil ganz viele nordrhein-westfälische Kommunen große Anteile an RWE haben. Sie haben als Anwalt mit mehreren anderen Anwälten eine Klage gegen RWE eingereicht. Ja. Worum ging es da? Darum, dass aus unserer Sicht durch die Emissionen, die führend RWE zu verantworten hat, unzählige Menschen umgekommen sind schon und weiterhin umkommen werden durch den Klimawandel. Es geht natürlich um eine komplexe Kausalitätsproblematik. Das ist auch das, was bei vielen dann zu dem Gedanken führt, das kann doch nicht sein, die sind doch nicht verantwortlich. Aber natürlich sind sie verantwortlich. Und spätestens seit den 70er, 80er Jahren weiß man ja, was die Emissionen bedeuten, was sie für den Klimawandel bedeutet und was der Klimawandel für die Menschen bedeutet. Dieses Jahr ist es ja auch ein bisschen näher an uns rangekommen. Das war letztes Jahr schon. Wir hatten die Überschwemmungen, die Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wir haben in den vergangenen Jahren zunehmend Hitzewellen, an denen viele Menschen, zahlreiche Menschen sterben, ganz zu schweigen von den Menschen in Pakistan, die ihre gesamten Lebensgrundlagen verlieren, Millionen, und den vielen tausend Toten, die durch die Überschwemmungen zu verzeichnen sind. Es ist also eine über Jahre oder Jahrzehnte angesparte Schuld, ja, die sich jetzt noch rentiert, wenn ich diesen Deal auch richtig sehe. So Lützerath soll abgebaggert werden und jetzt gibt es einen neuen Deal und RWE ist scheinbar ein großer Teil des energetischen Umbaus bzw. der Energiewende in Deutschland soll eine große Rolle spielen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? Ich bin kein Prophet, aber so wie ich die RWE in den vergangenen Jahren erlebt habe, wird daran festgehalten, an den Fossilen, solange es sich lohnt, solange der Profit es hergibt. Und das andere wird natürlich nach außen hin beteuert. Es wird wahrscheinlich auch vorbereitet. Ich gehe davon aus, die RWE arbeitet hier schon mit den alternativen Energien, hat ja auch daran ein Interesse. Aber das andere soll weiterhin erstmal wie die Braunkohle abgebaut werden. Heißt also, der fossile Teil läuft weiter und wird etwas grün gemalt über die kleinen Investitionen in Erneuerbare. Ja, so sehe ich das. Sie haben gesagt, RWE ist stark verbandelt mit den Kommunen in NRW. Man könnte ja sagen, eigentlich ist es doch super, wenn der Energieversorger kommunal angebunden ist. Wo liegt dann das Problem? Naja, das ist bei solchen wechselseitigen Abhängigkeiten immer ein Problem. Die Kommunen haben natürlich auch kein Interesse daran, dass es RWE schlecht geht. Ne? Das sind, wenn sie Aktien halten, das sind Mittel, wesentliche Mittel und auch die Kommunen profitieren natürlich davon, dass RWE wieder steigt im Kurs. Also ist es im Interesse der Kommunen, dass RWE nicht zur Verantwortung gezogen wird und kein Geld rausgezogen wird, um vielleicht den energetischen Umbau oder die Energiewende anzutreiben und das Geld vielleicht in kommunaler Hand für kleine kommunale Anbieter rauszugeben? Ja, es ist halt sehr komplex, ne? Ich glaube, dass diese Rechnung so gar nicht aufgemacht wird, so direkt. Ich glaube vielmehr, dass die Problematik des Klimawandels immer noch nicht wirklich in ihrem vollen Umfang gesehen wird. Das ist auch Hintergrund dessen, dass die Justiz nichts tut. Die Justiz, sie schützt RWE ja in ihrem Vergehen, indem sie ständig zum Beispiel die anklagt und verurteilt, die dagegen aufbegehren. Also wenn Menschen demonstrieren in den Abbaugruben, dann werden die sofort zur Verantwortung gezogen, bekommen Verfahren wegen Hausfriedensbruchs, wegen Nötigung und Ähnlichem. Und RWE tut niemand was, da wird kein Haar gekrümmt. Ich denke auch, weil es ihnen zu kompliziert scheint, obwohl es ist so kompliziert nicht, nachdem ja nun die Wissenschaft relativ eindeutig ausfällt und zahlreiche mit dem Problem befasste Klimaforscher immer wieder sagen, wir werden nicht ernst genommen von der Politik. Und das sehe ich auch so. Sie werden nicht ernst genommen. Werden zwar verbal, wird das Glaubensbekenntnis abgelegt, es gibt den Klimawandel und der ist menschengemacht. Aber von welchen Menschen und wie er gemacht ist und was das bedeutet tatsächlich für die Menschen, das wird nicht in der ganzen Konsequenz gesehen. Was wäre denn ein Ergebnis, wenn man das sehen würde und eine solche Klage, wie Sie sie jetzt angeregt haben und durchführen, was kommt dabei heraus, wenn es denn Erfolg hat? Naja, es ist keine Klage, sondern es ist eine Strafanzeige. Wir sind der Auffassung, die verantwortlichen Mitarbeiter haben sich strafbar gemacht. Das ist natürlich etwas, was keiner gerne wirklich in vollem Umfang erleben möchte. Was bedeutet Strafbarkeit wegen Tötungsdelikten? Das sind viele Jahre, die rauskämen, wenn. Uns geht es darum, dass endlich Verantwortung übernommen wird. Ob da jemand ins Gefängnis wandert, das ist mir ehrlich gesagt nicht wichtig. Aber der Perspektivwechsel, der darin besteht, dass man nicht immer auf Kosten anderer und der anderen Welt und der Menschen in der Welt, die ja am wenigsten zum Klimawandel beitragen, wenn man sich überlegt, wie viele Inseln im Pazifik absaufen, wie viele Menschen in Afrika, in Pakistan und so weiter ihre Lebensgrundlagen zu verlieren und hungern müssen, dann ist das ein Perspektivwechsel, der dringend nötig ist. Ein Versuch, so eine strafbare Handlung daraus zu machen, was RWE zum Teil tut, ist ja der Versuch, den Ökozid ins Völkerstrafgesetz einzubauen. Ist das vielleicht die einzige Möglichkeit, um gerade diese internationalen Handlungen richtig strafrechtlich zu verfolgen? Ich habe nichts dagegen, sage ich mal. Aber wir kennen ja das Völkerstrafrecht. so wie es bisher entstanden ist, das braucht Jahrzehnte, bis so ein neuer Tatbestand da aufgenommen wird und bis er dann praktikabel ist und umgesetzt wird, da ist der Klimawandel uns längst davongelaufen. Parallel habe ich nichts dagegen, soll, ist in Ordnung, aber es darf nicht entweder oder sein. Und wir brauchen es nicht, denn wir haben ja die Tötungsdelikte im Strafgesetzbuch, in unserem Nationalen. Hitlergruß, AfD, Schlägertrupps fahren wen. Wutbürger jubeln, wenn die Nazis durch die Straßen ziehen. Hassreden, Jagdszenen, abends in den Tagesthemen. Wieder brennen Häuser und Pegida predigt kranke Thesen. V-Leute, NPD, Verstrickungen, die endlos gehen. Der NSU vom Staat gedeckt, vernichtet Menschenleben. Rechter so ins BRD, viel zu lange weggesehen. Jetzt sitzen sie im Bundestag, wie viel muss noch geschehen? Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Alerta, Alerta, Antifaschista. Der Faschismus, egal wo und wann. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Kampf dem Faschismus, egal wo und wann. No, no, no pasarán. Rechtsrock am Marktplatz, Stimmungsmache, Wahlkampf. Hetze im Netz, am Stammtisch, im Stadtrat. AfD als Nachbar, Rassismus ist Alltag. Nazi-Propaganda, Fake News finden Anklang. Mord, Drohung, Brandsatz, jede Nacht ein Anschlag. Rechte Terrorgruppen töten mit der Pumpgun. Hass in jedem Landtag, Nazis in der Staatsmacht. Erinnerungen werden wach an die Zeit von damals. Faschismus heißt Terror für immer. Können wir uns nicht mehr dran erinnern? Wir müssen den Wahnsinn verhindern. Wir stellen uns dagegen mit allem für immer. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Alerta, Alerta, Antifaschista. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. Wir fragen uns, wie es damals so weit kam und fragen, was hätten wir damals getan? Die Antwort liegt in unseren Taten. Was tun wir heute? Damals ist zu nah. Wir fragen uns, wie es damals so weit kam und fragen, was hätten wir damals getan? Die Antwort liegt in unseren Taten. Was tun wir heute? Damals ist zu nah. Faschismus heißt Terror für immer. Können wir uns nicht mehr dran erinnern? Wir müssen den Wahnsinn verhindern. Wir stellen uns dagegen mit allem für immer. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Alerta, Alerta, Antifaschista. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. So, jetzt habt ihr ein bisschen Hintergrundinfos bekommen. Jetzt zum Aktuellen. Und zwar hat dieses neue Jahr gleich für Klimaaktivistinnen recht schlecht begonnen. Und zwar seit dem 2. Januar ist um Lützerath ziemlich viel Polizei vor Ort aufgetaucht und hat schon angefangen, die errichteten Barrikaden zu räumen. RWE beginnt die Infrastruktur vor Ort aufzubauen, also um dann das Dorf platt zu baggern und die Kohle drunter abzubauen. Deswegen wurde dann am 4.1. der Tag X ausgerufen, obwohl jetzt noch nicht direkt geräumt wird. Es wird damit gerechnet, dass ab dem 10.1. begonnen wird zu räumen, wo jetzt aber gesagt werden kann, dass ja schon Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden, dass eigentlich jetzt schon langsam es losgeht. Wie gesagt, deswegen wurde am 4.1. der Tag X ausgerufen. Es wurde aufgerufen zur Solidaritätsaktion. Aktionen überall und natürlich, dass die Leute vor Ort kommen sollen, um den Widerstand zu unterstützen. Ja, also es gab auf jeden Fall auch in Karlsruhe am Stephansplatz eine Demo, also sie hat am Stephansplatz begonnen. Es war eigentlich recht cool, es kam spontan, ich würde jetzt mal sagen, so 200 Leute zusammen, was ich recht cool fand, also sehr gemischt, ähnlich wie bei der Demo gestern, sehr gemischt, jung und alt, hippiesk bis punkig, von, ja, genau, also fand ich recht cool, so auch so die Redebeiträge waren von meiner Seite her angenehm, also weil es halt nicht so, ja, ein bisschen was machen. Nee, es war ganz klar, es kam ganz klar raus in den Redebeiträgen, dass es nicht als Lösung gesehen wird, einfach einen grünen Kapitalismus entstehen zu lassen. Also sprich, es geht einfach weiter wie bisher, nur ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen grüner. Also da wurde schon ganz klar darauf hingewiesen, dass Wachstum an sich der Sache des Klimaschutzes und der Einhaltung der 1,5 Grad Grenze nicht zum Vorteil ist. Ja, fand ich recht cool. Also aufgerufen wurde da von unterschiedlichen Gruppen wie das Klimakollektiv, das antikapitalistische Klimatreffen und Fridays for Future und so weiter und so fort. Ihr habt ja auch in einem Beitrag zur Demo von gestern auch schon gehört, das ist vielleicht für die Leute in Karlsruhe Umgebung schon mal so ein Punkt, wie könnt ihr jetzt aktiv werden, wenn ihr da jetzt keine Netzwerke oder Connections habt? Gibt es morgen am Montag, gibt es im Roten Stern, im Gewerbehof, also der Gewerbehof ist ja am Lidl-Platz, falls ihr es nicht wisst, da gibt es ein Treffen, wo es die neuesten Infos gibt, wo sich Bezugsgruppen zusammenfinden können und Infos zur Anreise. Wenn du dich allgemein zu Lützerath informieren willst, dann kannst du auf jeden Fall unter lützerathlebt.info nachschauen. Lützerath wird da mit UE geschrieben, dass ihr es auch findet. Genau, da wird auch darauf hingewiesen, dass wenn ihr hingeht, dann spätestens morgen, ja, also am 10. wird damit gerechnet, dass angefangen wird, das Dorf richtig zu räumen. Es wird davon ausgegangen, dass es 1 bis 6 Wochen dauert. Währenddessen sollen weiterhin Aktionen stattfinden, auch vor Ort. Denn wenn es gestört wird, muss es abgebrochen werden unter Umständen und kann damit auch weiterhin noch verhindert werden. So wird dort aufgerufen. Also bleibt aktiv auf jeden Fall. Ihr könnt aber auch, wenn ihr in Karlsruhe Umgebung herkommt, euch beim Klimakollektiv, die haben eine Instagram-Seite, informieren, wie es weitergeht, oder über eure Kanäle, falls ihr da schon irgendwie drin seid. Es gibt ja noch mehr, Fridays for Future, das antikapitalistische Klimatreffen im Barrio. Natürlich könnt ihr dann auch gleich, also ist ein bisschen gesammelter, beim Klimabündnis Karlsruhe auf die Internetseite gehen, also www.klimabündnis-karlsruhe.de. Klimabündnis wird da auch mit UE geschrieben. Da wird schon längerfristig mobilisiert, und zwar zum 14.01. Da soll es auch eine Demo in Lützerath geben, aber auch für die Leute, die nicht dorthin fahren können, wird es in Karlsruhe ab 11 Uhr an der Kaiserstraße, Ecke Waldstraße losgehen zu einer Solidaritätsdemonstration. Jetzt gibt es erstmal Musik und dann werde ich euch noch auf 2-3 andere Termine in der nächsten Zeit in Karlsruhe aufmerksam machen. Firma. Der Chef fragt mich gleich, sind Sie vielleicht ein Schwuli? Welche Farbe hat Ihr Klopapier? Ist Ihr Großvater normal? Und tausend andere Fragen auf einem Formular. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr. Ein guter Kopfstarter und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, lieber junger Mann? Ja, hier mal unterschreiben und dann stellen wir Sie an. Als ich sagte Geld, dann sagte er okay, dann seien Sie aber auch fleißig. Ein Euro ist normal, hier gibt es 1,30. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr, ein guter Kopfstarter und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, lieber junger Mann? Ja, hier mal unterschreiben und dann kriegen wir Sie dran. Der ging mit mir nach draußen, wo die Gräber stehen im Regen, und sagt, hier werden Sie mal begraben, gleich neben Ihren Kollegen. Und eines, junger Mann, das ist Ihnen ja wohl klar. Zum Pinkeln und zum Sterben ist die Frühstückspause da. Hier sind Ihre Handschellen, die goldene Armbanduhr. Ein Knappen vom Zitater und ein Röntgenbild dazu. Und wollen Sie eine Karriere, liebe junge Frau? Ja, hier mal unterschreiben und wir machen Sie zur Sau. Schön, jetzt habe ich sogar noch einen unserer Jingle verwenden können. Ist uns wichtig. Diesen Monat würde ich sagen, sind uns folgende Termine wichtig. Wir bewerben hier gerne die Veranstaltung vom Café Noir in der Schauenburgstraße 5. Genau, das sind eigentlich immer recht gute Veranstaltungen. Und auch in dem Sinne als anarchistisches Radio ist dann auch der nächste Termin vor Ort. Und zwar der 12.01. Am 12.01. Das ist nächsten Donnerstag um 18.30 Uhr ist da wieder der anarchistische Stammtisch. Also wenn ihr allgemein interessiert am Anarchismus seid oder einfach mal ein bisschen diskutieren wollt, kommt gerne vorbei ins Café Noir. Dann geht es auch direkt weiter, zwei Tage später, am 14., das ist der Samstag, um 20 Uhr gibt es die nächste Solitheke. Und zwar ist es eine Solitheke, wo Geld gesammelt werden soll für die Revolution im Iran. Also 14.01. 20 Uhr, Solitheke im Café Noir. Dann geht es gleich auch weiter, Stück für Stück. Am 17.01., das ist dann der Dienstag drauf, ist wieder wie jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ab 19 Uhr die Küfer, Küche für alle. Mal schauen, was es diesmal Leckeres zu essen gibt und was es neu im Café Noir gibt. Also es gab schon im Dezember zum ersten Mal, wird am 18.01. um 19 Uhr das jetzt monatlich stattfindende offene Treffen stattfinden. Also da könnt ihr einfach vorbeikommen, euch informieren, wie ihr im Café Noir aktiv werden könnt oder wie ihr dort Veranstaltungen selber durchführen könnt. Genau, kommt vorbei, informiert euch, bringt euch in den Laden ein, recht cooler Laden. Hatten wir ja auch schon öfters als Radio mitzutun. Genau. Vielleicht als letztes, das ist dann wieder zwei Tage später, am 20.01. um 18.30 Uhr gibt es dann eine Buchvorstellung, Erfahrung Rojava von und mit Michael Wilke. Genau. Schaut vorbei. Immer guter Laden. Dann kann man vielleicht auch je nachdem gleich noch im P8 vorbeischauen oder sich mal die DIY-Werkstatt anschauen. Nachrichten gefüllt mit einer Realität, die man eigentlich an den Epochen zuordnet, schichtübergreifendes Phänomen. Keine klaren Muster sind mehr zu erkennen. Es brennt in Gemeinden, es brennt am Stadtring. Sie wollen vertreiben, sie fangen laut an zu singen. Alle Fremden sollen endlich verschwinden und gleichzeitig fangen sie an, die ersten Mollys zu zünden. Direkt daneben sieht man Leute stehen, die nicht nur zuschauen und sich nicht regen, sondern bejubeln, was sie da sehen. Und obwohl Häuser brennen, schweigen sie recht. Wir schweigen nicht mehr mit. Noch immer vereint, das ist bitterer Alltag in jedem Bereich. Durch Hetze machen Angst und Panik sich breit. Proteste verteufeln das Fremde zum Feind. Ein Mensch ist verbrannt bei lebendigem Leib. In der Zelle gefesselt, die Täter sind frei. Rechter Terror und Mord, der Verfassungsschutz schweigt. Wie viel muss noch passieren? Hetze, Schuss! Wir schweigen nicht mehr mit. Schranken und klettern auf Mauern. plötzlich ist Ruhe. Es ist diese Ruhe vor dem Sturm. Spürst du die Ruhe? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Vous avez préféré notre tagué, je sais qu'il faut de la réalité. Pour nous et tous, faut se révéler. Arrêtons, pipe ton gamin, oui on mérite et on y va. Comme une tempête, on bondera, avec les trompettes on chantera. Arrêtons, pipe ton gamin, oui on mérite et on y va. Comme une tempête, on bondera, avec les trompettes on chantera. Und plötzlich ist Ruhe. Es ist diese Ruhe vor dem Sturm, gespenstische Ruhe. Spürst du die Ruhe vor dem Sturm? Es ist diese Ruhe. Es ist diese Ruhe vor dem Sturm. Spürst du die Ruhe? Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das war's mit der Januar-Ausgabe von Radio A. Ich hoffe, ihr konntet trotz meiner leichten Angeschlagenheit wegen gestern, war wirklich ein cooler Tag, ein bisschen was rausziehen aus der Sendung. Bleibt uns treu und schaut, was heißt schaut, wir sind Radio, hört nächsten Monat wieder rein. Das müsste der 12. Februar sein. Also 12. Februar, 18 bis 20 Uhr auf dem Querfunk Freies Radio Karlsruhe, 104,8 MHz. Ihr könnt es aber auch unter querfunk.de im Livestream hören. Oder ihr könnt die Sendung, so wie alle Sendungen seit Jahren, unter radioa.noblogs.org nachhören. Genau, dann... Wie gesagt, schaltet nächsten Monat wieder ein. Habt noch einen schönen Restsonntag und bis bald. Ciao. Ja, du, findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk Radio A. Dort werdet ihr es erfahren.